Es ist schon lange her, als noch die Mauer stand. Da hörten wir zum ersten Mal eine Band aus England. Screwdriver war ihr Name und wir flippten völlig aus. Und was wir alle dachten, das sprach ihr Sänger aus. Ian Stewart, du warst einer der Besten. Ian Stewart, wir werden dich nie vergessen. Du schriebst unsere Hymne White Power und fordertest Freiheit für Hess. Angst vom Kampf unserer Soldaten gegen die rote Pest. Wie viele Nächte haben wir durchgemacht im Klang alter Clansmen-Lieder. Fetch the rope and the devil's right hand. Immer, immer wieder. Ian Stewart, du warst ein Stewart, wir werden dich nie vergessen. Du warst einer der